Okay, buddy. We're live. We clear? 3, 2, 1. King FM. Die Tom Kolbe Show. Oh ja, hallo allerseits aus dem King FM Studio Berlin sozusagen. Das war jetzt gerade die schnelle Schalte aus dem Studio Nordrhein-Westfalen direkt an die Spree. Ich bin Tom Kolbe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ganz klasse. Und das sind die Themen heute bei mir in der Sendung. Im ersten Beitrag geht es nach Liechtenstein. Warum nicht mal Urlaub machen in diesem schönen Fürstentum? Liechtenstein ist mehr als nur Finanzumschlagplatz. Dazu nachher Martina Hoch vom Liechtenstein Marketing. Und außerdem hat meine Kollegin Pia Hoffmann gleich mal einen Abstecher zu den Vorbereitungen der Europäischen Olympischen Winterjugendspiele gemacht, die diesen Sonntag in Liechtenstein und Vorarlberg starten. Und Ski und Rodeln ist ja die eine Sache, aber wieso nicht mal der Sonne entgegenkreuz fahren? Ja, das kann sogar noch cooler sein als die Woche Skiurlaub oder so. Sven Wuttke hat das Ganze mal ausführlich für Sie getestet. Das ist heute unser Schwerpunktthema. Monster Trucks, Rodeos und Weißkopfadler im Urlaub, das klassische Amerika entdecken. Gibt es eigentlich den American Way of Life noch? Meine Kollegin Friederike Schürheck hat das mal ausgetestet. Ach ja, und dann sind wir mal wieder im schönen Frankenland. Eisbock, blaue Zipfel und Schlachtschüssel. Franken ist ja bekanntlich das Bundesland mit der höchsten Brauereidichte. Aber auch die fränkische Küche hat wirklich Leckeres zu bieten. Dazu mehr in unserem letzten Beitrag. Tja, dann kann ich nur sagen, viel Spaß in den nächsten 2 Stunden. Maroon 5, Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals. Start over, you can run free. You can find another fish in the sea. You can You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second's like torture. Heroin drip, no more. So finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape. King FM, die Tom Kolbe Show. Rihanna und Please Don't Stop the Music finde ich immer noch gut. Das National Geographic Traveler Magazine hat das Fürstentum Liechtenstein auf die Best of the World List 2014 gesetzt und es hat es sogar auf die Titelseite des renommierten Magazins geschafft. Somit gehört der sechstkleinste Staat der Welt zu den Reisezielen, welche man einmal besucht haben sollte. Warum sich eine Reise dorthin lohnt, hat Henry Barchett herausgefunden. Nur die besten 20 Destinationen der Welt schaffen es, vom Traveler Magazine National Geographic gelistet zu werden. Dass man hierfür ganz besonders sein muss, versteht sich von selbst. Auf was es aber wirklich ankommt, um eine Top-Platzierung zu erreichen, weiß Martina Hoch von Liechtenstein Marketing. Die Kriterien sind Authentizität, Nachhaltigkeit und kulturelle Vielfalt. Das heißt, Liechtenstein ist echt sympathisch, klein, fein und doch weltoffen und international vernetzt. Liechtenstein ist landschaftlich reizvoll, es hat eine gesunde Natur, eine außerordentliche Vielfalt an Kultur und reichhaltige Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist das Schloss Vaduz, das sogar für die Titelseite des Magazins gewählt wurde. Als weltweit einzigartig gilt außerdem die Fürstenwoche in Liechtenstein. Diese findet im August statt und hat für Gäste viel zu bieten. Das Highlight der Fürstenwoche ist der traditionelle Staatsfeiertag am 15. August mit dem rauschenden Volksfest, den Bergfeuern und dem legendären Feuerwerk. Es gibt zudem verschiedene Möglichkeiten, fürstliche Momente in dieser Fürstenwoche zu erleben, wie zum Beispiel eine fürstliche Wanderung über den Fürstensteig oder den Fürstin-Gina-Weg, eine Adlerwanderung, die sehr einzigartig ist in Liechtenstein, oder eine exklusive Weindegustation in der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein. Auf kleinstem Raum viel erleben und vielfältige Kultur genießen, das ist die Devise des Fürstentums. Und wer die Augen offen hält, hat die Chance, die ein oder andere Prominenz zu begrüßen, weiß Martina Hoch. Es ist durchaus möglich, dass man das Fürstenpaar auch in der Freizeit in Vaduz, im Zentrum zum Beispiel, antrifft. Wer sich selbst von einer der 20 schönsten Destinationen auf der Welt einen Eindruck verschaffen möchte, findet alle Infos unter www.tourismus.li. You'd be a vision.

Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder. Watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face. Taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day. Cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Ooh, ooh. I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder. Watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face. Taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. Puts a song in this heart of mine. Puts a smile on my face every time. Cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, ooh. Shadows wash all my cares away. I wake up to a sunny day. Cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. Well, I love a rainy night. You can see it in my eyes. Yeah, I love a rainy night. Well, it makes me high. Ooh, I love a rainy night. I know I do. Yeah, yeah, I love a rainy night. Eddie Rabbit und I Love a Rainy Night. Naja, wenn er meint, vom 25. bis 30. Januar stehen das österreichische Bundesland Vorarlberg und das Land Liechtenstein ganz im Zeichen des europäischen Jugendsports. Knapp 1000 Athleten aus 45 Nationen kämpfen hier um Medaillen und feiern mit viel Musik im Olympischen Dorf. Pia Hoffmann hat sich in der Sportgemeinde Schruns schon mal umgeschaut. 8 Veranstaltungsstätten, davon 6 im Montafon und 2 in Liechtenstein. So sieht die Logistik rund um die EOF aus. Erstmals in der Geschichte der Olympischen Winterjugendspiele haben sich 2 Länder zusammengeschlossen, um gemeinsam Disziplinen auszutragen. Die Teilnehmerliste kann sich sehen lassen, weiß Philipp Grobosch. Insgesamt haben wir 924 Athleten, die teilnehmen werden, die sich aufteilen auf 354 Mädchen und 570 Burschen. Sehr freudig ist, von den 49 europäischen Nationen sind 45 bei uns anwesend und das zeigt natürlich die Internationalität. Fast ganz Europa trifft sich also im Wintersportort Montafon und kämpft in 8 Sportarten um Medaillen. Ski Alpin, Biathlon, Snowboarden, Langlauf und Skispringen sowie Eishockey, Eiskunstlauf und nordische Kombinationen stehen an. Eine Woche lang wird das ganze Tal zum olympischen Dorf. Das Montafon wird zu einem großen Sportfestival ausgebaut werden. Das heißt, wir haben die Sportveranstaltung und parallel dazu am Medals Plaza direkt im Zentrum von Schruns wird jeden Abend ein großes Musikfestival stattfinden. Die Schneesituation ist für die Sportler genauso perfekt wie für Winterurlauber. Wer also Lust hat, seine eigene Nation bei den Olympischen Winterjugendspielen anzufeuern, ist dazu herzlich eingeladen, so Philipp Grobosch. Die Veranstaltung vom 25. bis 30. Januar ist in der Winterzeit.

looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. King FM, die Tom Kolbe Show. I don't get Boogie. Ja, ja. Blame it on the Boogie, das waren Big Fun. Die einen freuen sich schon im Sommer auf ihren Skiurlaub in den Bergen, andere wiederum entfliehen ganz bewusst der kalten Jahreszeit. Immer mehr entdecken dabei das Kreuzfahren für sich und fahren mit einem Schiff der Sonne entgegen. Warum also nicht mal sozusagen der Frühlingssonne, dem Frühlingsanfang entgegenfahren? Ein solcher Urlaub kann sogar preiswerter sein als ein einwöchiger Skiurlaub. Sven Wuttke hat die Alternative auf dem Meer an Bord eines Schiffes von Celebrity Cruises getestet. Das moderne Schiff misst 320 Meter und verspricht auf 16 Decks Kreuzfahrt pur. Wer zum ersten Mal das Innere der Celebrity Silhouette betritt, erlebt die atemberaubende Architektur, so die internationale Botschafterin Luisa Haselhuhn de Douglas. Wenn Sie ins Deck 3 schreiten, sind die meisten doch recht überrascht, wie groß das Schiff eigentlich ist. In der Mitte von diesem riesigen Atrium sehen Sie dann noch diesen riesigen Baum. Die meisten Gäste fragen auch immer, Mensch, und der Baum ist wirklich echt? Ja, der Baum ist wirklich echt. Und man vergisst für einen Moment, dass man eigentlich auf einem Schiff ist. Und auch die Kabinen bieten größten Komfort. Ob Penthouse, Suite oder Balkonkabine. Der Hoteldirektor Christophe Belobre hebt vor allem den modernen Stil hervor. Das Konzept von den Solstice-Glasschiffen kommt von den Boutique-Hotels. Und das können Sie überall auf dem Schiff sehen. Moderne Materialien und Stoffe und deren Farben geben unseren Kabinen ein frisches, klares und modernes Design. Während die Celebrity Silhouette über die Meere gleitet, relaxen die Gäste im Aqua Spa und genießen die Seeluft am Sonnendeckpool. Und die kulinarische Vielfalt lässt sich in den exklusiven Restaurants erleben. Im Hauptrestaurant, dem Grand Cuvée, serviert Taras Maletic das Abendessen, das im Reisepreis bereits inklusive ist. Als Vorspeise empfehle ich ein Butternussrisotto. Anschließend feingeschnittenen Schinken mit Rucola-Salat. Als Dinnerhauptgang haben wir gegrillten Hummerschwanz oder unser Wellington-Rinderfilet. Und als Dessert empfehle ich unsere Celebrity Alaska Eiscreme. Guten Appetit. Bei diesem Genuss steuert das Schiff den nächsten Hafen an. Im Mittelmeer gehören dazu reizvolle Städte wie Venedig, Dubrovnik oder Barcelona. Luisa Haselhuhn de Douglas schwärmt aber auch für die Karibik, die Kreuzfahrer mit der Celebrity Silhouette erleben können. Sie schiffen in Fort Lauderdale ein, einen Seetag. Dann haben sie St. Kitts, Santo Tomas, Barbados, Dominica und St. Martin. Einen Seetag und wieder zurück. Also es gibt über 260 Reiseziele und es ist wirklich für jeden etwas dabei. Oh, So far to blame. Eine Kreuzfahrt ist heutzutage mehr als über die Ozeane zu fahren, um die Welt zu entdecken. Die Schiffe selbst bieten einen außergewöhnlichen Komfort, der sich buchstäblich mit allen Sinnen genießen lässt. Wellness, Fitness, Entspannung oder kulinarische Hochgenüsse stehen hier auf dem Tagesprogramm. Was sich die Kreuzfahrtexperten dafür alles einfallen lassen. Sven Wuttke auf der Celebrity Silhouette hat es herausgefunden. Um bei frischer Seeluft fit in den Tag zu kommen, bieten sich ein paar Runden auf dem Joggingkurs auf dem Außendeck an. Und einen perfekten Wellness-Tag verbringen Gäste im Aqua Spa, erklärt Alina Joff. Da sind zuerst unsere Salons für Haare und Fingernägel. Für den Herrn haben wir einen Barbier an Bord. Wir bieten ihnen verschiedene Arten von Massagen an, viele Geräte im Fitnesscenter oder auch zwei Saunen. All das bieten wir unseren Gästen zum Relaxen an. Badespaß auf der Celebrity Silhouette versprechen die Innen- und Außenpools sowie die vielen Jacuzzis. Im weiten Ruhebereich lässt es sich prima entspannen und kaum zu glauben, das Oberdeck auf dem hinteren Teil des Schiffes ziert ein echter grüner Rasen. Ideal für Yoga oder sportliche Aktivitäten, meint Rasenpfleger Arnold Wirhante. Wir haben verschiedene Spiele wie Pool, Croquet oder Minigolf. Sie können sich aber auch in die Sonne legen oder einfach das machen, was Ihnen auf dem Rasen gefällt. Eine Kreuzfahrt auf den Celebrity Cruises Schiffen ist auch eine Reise durch die kulinarische Vielfalt. Neben dem Hauptrestaurant Grand Cuvée oder dem Buffet im Ocean View Café verwöhnen auch exklusive Sterne-Restaurants. Im stilvollen Murano beispielsweise serviert Christian Karitsch anspruchsvolle Küche. Wir kochen an den Tisch, wir verbieren Sachen, wir filetieren, wir machen die Kreten von den Fischen weg. So eine Empfehlung für die Speisen haben wir so einen Ziegenkäse-Soufflé, haben wir die Langostino-Cremesuppe, haben wir den mediterranischen Wolfsbarsch. Sehr, sehr schön. Und einen gemütlichen Abend verbringen Gäste in der Weinbar Cellar Masters. Auf der Celebrity Silhouette reicht Sommelier Alex Menkov erlesene Tropfen aus aller Welt. Ich muss sagen, das Cellar Masters ist einer der schönsten Orte an Bord. Die Einrichtung ist aus Holz, sieht toll aus und die vielen Bilder geben dem Raum ein einzigartiges Ambiente. Es ist ein Ort, wo man bei einem Glas Wein wunderbar relaxen kann. Relax and enjoy and have a glass of wine. Reflections in the waves spark my memory. Some happy, some sad. I think of childhood friends and the dreams we had. We lived happily forever, so the story goes. But somehow we missed out on the pot of gold. But we'll try best that we can to carry on. am sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio. Playing low and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left. against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owed. Bob Seger und Against the Wind. Eine Kreuzfahrt über die Weltmeere ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Horizonterweiterung auf ganzer Linie. Da sind zum einen die traumhaften Reiseziele, andererseits werden zahlreiche Aktivitäten auf den modernen Kreuzfahrtschiffen geboten. Für die Schiffe von Celebrity Cruises wurde dafür speziell das Celebrity Live-Programm entwickelt. Sven Wuttke. Während die stilvollen Bars und Cafés mit Live-Musik und entspannter Atmosphäre zu einem Drink einladen, kommen einige Passagiere in der Sky Observation Lounge etwas ins Schwitzen. Sie versuchen sich, so die internationale Botschafterin auf der Celebrity Silhouette, Luisa Haselhunde Douglas, im Zumba-Tanzkurs. Zumba ist ganz neu, erobert zurzeit die Welt und wir haben immer einen Zumba-Trainer an Bord, dem lateinamerikanischen Tanz sehr ähnlich. Es ist ein Fitness-Tanz. Die Schritte sind sehr, sehr einfach und unsere Gäste sind total begeistert und unsere Zumba-Klassen sind immer knackenvoll. Andere Gäste wiederum lernen Sprachen, schmökern in der Bibliothek, besuchen einen Computerkurs in der iLounge oder lassen sich von den Chefköchen in die Geheimnisse exquisiter Kulinarik entführen. Der Abend steht dann ganz im Zeichen fantasievoller Unterhaltung im Theater, verrät Cruise Director Patty Haunecki. Auf den meisten Solstice-Klassschiffen zeigen wir drei Produktionen. Da haben wir die Broadway-Musical-Show, dann eine atemberaubende Rock'n'Roll-Tanz-Show und als drittes unsere Varieté-Show, die sich von Schiff zu Schiff unterscheidet. Silhouette the Show auf der Silhouette oder auf der Eclipse haben wir Eclipse the Show. Zu den erstklassigen Sängern, Tänzern und Artisten auf der Celebrity Silhouette gehört auch Petra Lange. Ich bin Luftartistin, das heißt, ich klettere an Seilen oder an Tüchern hoch und runter, wickel mich ein, lass mich fallen und fliege im Kreis herum. Ich male Bilder in der Luft. Kunst und Ausgefallenes gibt es auch in den Boutiquen an Bord, so Marketingchefin Jill Anderson. Sie finden bei uns Geschenke und Souvenirs aus den Ländern, die wir besuchen. Und in den Boutiquen haben wir Kleidung, schöne Uhren, edlen Schmuck und Parfum. Alles, was Sie an Bord kaufen, ist steuerfrei. Eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises wird so in allen Belangen ein unvergessliches Erlebnis. Also da möchte man doch am liebsten gleich die Koffer packen, oder? Weitere Informationen zu Reisezielen oder auch zu den Schiffen der Reederei Celebrity Cruises finden Sie auch unter www.celebritycruises.de. Thank you. by love, it's out of our hands. For all it's worth, I'm drawing a line that's in the sand. Another morning just won't do. I need your love to shine on through, or it won't be new. Whatever it takes, my love, I'll find it. Whatever it takes, my love, to put the lonely days behind us. I'm laying it down. Whatever it takes, my love. If there's a chance for two hearts to celebrate, to blow out some candles and tempt the hand of fate, you make a wish, I'll make one too. Your eyes, love, when you do, or it won't come true. Whatever it takes, my love, I'll find it. Whatever it takes, my love, to put the lonely days behind us. I'm laying it down. Whatever it takes, my love, 'cause I've been wandering around. Same old blues, they have been dragging me down. If you feel the same way too, maybe it just takes two. Find the strength and the will to carry on. The sun alone will never do. Oh. Without your love to shine on through, it just won't be new. Whatever it takes, oh, whatever it takes, my love, to put the lonely days behind us. I'm laying it down. Whatever it takes, my love. Kiss me. Feel Ach ja, schön ist es. Fly me to the moon. Und das war übrigens Agnetha Fältskog. Ja, ja, die Dame von ABBA mit einem alten Frank Sinatra-Klassiker. Und jetzt nach Amerika. Florida gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Amerika. Gründe sind Wetter, Strände, Themenparks, Natur und Shopping. Aber viele USA-Urlauber schätzen auch die amerikanische Kultur und den amerikanischen Lebensstil. Vor allem im Sommer rund um den Independence Day am 4. Juli besinnt man sich in den USA auf Traditionen. Friederike Schürheck hat sich in der Ferienhauptstadt Orlando auf die Suche nach typisch amerikanischen Traditionen gemacht und herausgefunden, wie man den American Way of Life im Urlaub hautnah erleben kann. Mit 7 der beliebtesten Themenparks der Welt steht Orlando für die amerikanische Spaßgesellschaft. US-Helden wie Mickey Mouse und Spider-Man sind hier zu Hause. Doch die symbolträchtigste Figur ist der Weißkopfadler, weiß Buchautor Gary McCagney. Wenn ich über amerikanische Kultur spreche und Bilder von Weißkopfadlern in freier Wildbahn zeige, fangen die Leute an zu weinen. Weißkopfadler sind für uns so bedeutsam wie die Queen für die Briten. Viele kennen den Wappenvogel nur vom 1 Dollar. Doch in den Sümpfen rund um Orlando ist die Weißkopfadlerpopulation mit die höchste im Land. Auch andere tierische Traditionen werden in Zentralflorida hochgehalten. So der Big Boss der Silver Spurs Rodeo Arena, Steve Knowles. Das Rodeo hat seinen Ursprung in den traditionellen Wettkämpfen der echten Cowboys. Seilwerfen, Bullenreiten, Pferderennen. Amerika hat das Rodeo erfunden. America is the founder of rodeo. Doch die modernen Cowboys sind heute die Truckfahrer. Bei den Monster Truck Rallies rund um Orlando geht es um uramerikanische Ideale wie Freiheit und Mut. So Gary McCagney. Ein Monster Truck hat Reifen, die bis zu 2 Meter hoch sind. Es ist ein Laster mit Monsterrädern und Vierradantrieb. Diese Rennen gibt es überall rund um Orlando. Überall, wo es Matsch gibt und ein großes Feld, gibt es auch Monster Truck Rallies. Ganz gleich, wie der 4. Juli gefeiert wird. Ein Grill gehört dazu, weiß Muffet Baker. Sie organisiert die jährliche Mega-Grill-Party Bands Brew and Barbecue in SeaWorld Orlando. Fleisch ist die Hauptsache beim Barbecue hier in Amerika, und zwar alle Sorten. Aber erst die verschiedenen Soßen machen es zu einem spaßigen Partyessen. Der 4. Juli endet traditionell mit einem Feuerwerk. In Orlando endet jeder Tag nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Feuerwerkshows. Denn hier wird der American Way of Life jeden Tag zelebriert. We'll be right back. Die Tom Kolbe Show. Don't switch the blade on a dying shade, so no. Am Anfang der Sendung habe ich ja noch ein bisschen untertrieben, kann man eigentlich sagen. Nicht bei Corey Hart und Sunglasses at Night, nee, bei unserem letzten Beitrag heute in der Sendung. Und zwar, das Frankenland hat nicht nur die größte Brauereidichte Deutschlands, nee. Die größte Brauereidichte weltweit besitzt seit Hunderten von Jahren Franken. Für Genießer des Gerstensaftes ist eine Reise in die fränkischen Städte daher ein absolutes Muss. Doch nicht nur für diese lohnt sich ein Besuch, denn die regionale fränkische Küche hat noch so manche andere leckere Überraschungen parat außer Bier. Was also kommt in Franken auf die Teller und in die Gläser? Sven Wuttke nochmal heute. Durch ganz Franken schlängeln sich Brauerei- und Bierkellerwege, auf denen Radfahrer oder Wanderer auf den Geschmack kommen können. Das Bamberger Rauchbier genießt man am besten auf der Bierschmecker-Tour, empfiehlt Anna-Maria Schülein vom Tourismusservice. Jede Brauerei hat sozusagen ihr Hausbier und mit der Bierschmecker-Tour kann man sich da also wunderbar in Eigenregie durch die Stadt begeben und dabei noch ganz en passant die Schönheiten des Weltkulturerbes Bamberg entdecken. Historische und moderne Braukunst zeigt das Bayerische Brauereimuseum Kulmbach. Hier können Besucher den Eisbock probieren oder den Kulminator Eco 28 mit einer enormen Stammwürze, so Bierexperte Martin Stentner. Und daraus resultieren etwa 11,5% Alkohol. Eco 28 galt immer als stärkstes Bier der Welt. Ist es unserer Meinung nach heute auch noch. Also Eco 28 und Eisbock, das sind einmalige Bierspezialitäten, die es nur in Kulmbach gibt. Auf fränkische Teller kommen Schäuferla, Coburger Rutscher oder Blaue Zipfel. Mit Regionalitäten verwöhnt zum Beispiel Eichstätt kocht. Einer der Gastronomen ist Rupert Waldmüller vom Domherrenhof. Wir haben in Eichstätt sehr viel an Lamm zu bieten oder dann auch das Wild, weil riesige Wälder um Eichstätt sind. Es gibt da dann auch Fische aus der Deichwirtschaft hier vom Altmühltal und da kann man sehr schöne Sachen zubereiten. Die kulinarischen Wochen in Ansbach hingegen werden aus historischen Kochbüchern gezaubert. Und im La Corona bei Donat Gerg stehen schon mal Persönlichkeiten aus der Geschichte Pate. Wir hatten Dumas, wir hatten Sissi. Liszt zum Beispiel war ja Österreicher. Da gibt es natürlich Dinge wie das typische gesottene Rindfleisch oder der Kaiserschmarrn. Die Zubereitungsart ist eine historische, wie es vor 300, 400 Jahren geschmeckt haben könnte. Und ein geselliges Erlebnis verspricht die original Schweinfurter Schlachtschüssel. Edmund Beck vom Gasthaus Zellertal empfiehlt zu diesem deftigen Schmaus einen edlen Frankenwein. Alle Fleischteile vom Schwein werden in groben Stücken gekocht, werden auf blanken Holzbrettern serviert. Es ist auch ein bisschen Gaudi mit dabei, es ist eine Musik dabei. Ist halt einfach eine rundum kulinarische Spezialität. Na dann also, guten Appetit und Prost! Viele weitere fränkische Spezialitäten finden Sie unter www.die-fränkischen-städte.de. When do I cry? This breaking heart just hurts me more. When we're apart, and there are two of us with our secret love. Die Hollies. Ach, ich schmelze ja förmlich dahin. Das ist wirklich so ein genialer Song. Die Hollies und He Ain't Heavy, He's My Brother. Ich liebe ihn. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber na gut. Das war's dann auch schon wieder in dieser Woche mit der Tom Kolbe Show. Ich bin der Tom und ja, es würde mich freuen, Sie auch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Jeden Samstag von 10 bis 12 und Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Das Ganze aus dem King FM Studio in Berlin. Und wenn Sie jetzt irgendwelche Informationen aus der Sendung zu den Beiträgen verpasst haben sollten, kein Problem. Schauen Sie ganz einfach auf www.kingfm.net und klicken Sie dort oben in der Navigationsleiste auf Lifestyle. Im aktuellsten Beitrag finden Sie da nochmal alle Background-Infos bzw. Links zu den Webinformationen www.kingfm.net. und die Rubrik Lifestyle oben anklicken. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Hier geht es gleich mit meinen Kollegen weiter. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss, Ihr Tom. Across the water, please let us.